Es folgt nun eine Sendung aus dem ERF-Studio in Wien. Exklusiv auf ERF Plus Österreich. Und die Frauen opfern sich auch oft für ganze Familien, um diese zu erhalten. Zum Teil wissen sie auch, dass sie in den Handel kommen und sehen trotzdem keine Wahl. Sagt Irene Hirzel von der christlichen Ostmission. Selbst in der italienischen Mafia gilt der Ehrenkodex, schützt Frauen und Kinder, denn diese können sich oft nicht selbst wehren. Und genau das wird von Menschenhändlern brutal ausgenutzt. Speziell im Osten werden viele Frauen und Kinder von ihren Familien weggelockt und landen meistens in Bordellen. Verraten und verkauft. Brennpunkt Menschenhandel, so heißt es in der heutigen Sendung. Mein Name ist Björn Korf und ich begrüße Sie zur kommenden Stunde. Im ersten Teil der Sendung hören Sie ein Gespräch, das meine Kollegin Katharina Kaftali mit Irene Hirzel geführt hat. Irene Hirzel arbeitet für die christliche Ostmission und sie weiß, wie der Menschenhandel seine Opfer systematisch zerstört. Also gut, der Begriff Menschenhandel, der wurde einfach mit Sklaverei ausgetauscht. Das ist ein moderner Begriff. Die Menschen, das sind zahlenmäßig, es sind jährlich von der UNO geschätzt, kommen 2,4 Millionen Menschen in den Menschenhandel. Menschenhandel bedeutet, Menschen werden gegen ihren Willen gezwungen, irgendeine Arbeit zu verrichten oder unter falschen Versprechungen. Organspende gehört darunter, Sex, Handel mit Frauen und mit Kindern selbstverständlich auch. Das ist also ein breites Spektrum an Menschen, die gegen ihren Willen irgendwas machen oder leisten müssen. Da ist das größte Problem ist die Schuldsklaverei, dass man Menschen in eine Schuld hineintreibt, die sie nicht zurückbezahlen können, außer durch den Sklavenhandel oder eben Menschenhandel, wie man heute sagt. Die Opfer von Menschenhandel sind sehr oft Frauen und Kinder. Warum sind gerade diese Gruppen so gefährdet, in die Fänge von Menschenhändlern zu kommen? In gewissen Ländern sind natürlich Frauen und Kinder die schwächsten Glieder und haben die wenigsten Möglichkeit, durch Ausbildung oder durch Arbeitssuche irgendwie ihr Leben selber zu bestreiten, weil sie unter Diskriminierung auch leben. Und dann gibt es auch diese sozialen Systeme, wie wir in westlichen Ländern haben, nicht mit Krankenkasse und so weiter. Und diese Frauen, die haben oft auch gar keine andere Möglichkeit, als sich auf diese falschen Versprechungen, die man ihnen ja macht, einzulassen. Und gehen dann mit Händlern mit, vielleicht auch mit einem komischen Gefühl im Bauch, weil sie nicht ganz sicher sind, ob das wirklich gut ist. Und fallen dann auf diese Angebote rein. Warum schenken Frauen fremden Männern oder Händlern so schnell ihr Vertrauen? Ja, oft ist es so, dass wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt eine Frau sind, eine junge Frau, vielleicht haben Sie schon zwei Kinder aus einer Zwangsheirat, die Sie machen mussten, und nun haben Sie keinen Job, Ihr Mann ist weg und so weiter. Einfach als Beispiel. Und nun ist die Frau verzweifelt. Sie braucht eine Perspektive, hat sie aber nicht in ihrem eigenen Land. Jetzt kommt irgendjemand daher, das muss nicht ein Mann sein, es sind häufig auch Frauen, die diese Angebote machen. Die gewinnen ihr Vertrauen, die wedeln so mit Geld ein bisschen und die versprechen Dinge, die sie niemals einhalten wollen. Aber die Frauen nehmen wie diesen Strohhalm und dann gehen sie mit. Eben, wie ich gesagt habe, vielleicht auch mit einem Kribbeln im Bauch, weil sie spüren irgendwie schon, es stimmt nicht, aber ich habe keine andere Wahl. Und die Frauen opfern sich auch oft für ganze Familien, um diese zu erhalten. Zum Teil wissen sie auch, dass sie in den Handel kommen und sehen trotzdem keine Wahl. Was passiert in den meisten Fällen? Oder was kann man sagen, was wäre ein typischer Ablauf? Ja, also von diesen 2,4 Millionen Menschen gelangen eigentlich 80% davon sind Frauen und Kinder. Das ist der größte Anteil. Und von diesen werden einige zu Arbeitsverhältnissen gezwungen, aber oft auch kombiniert mit sexuellen Dienstleistungen. Also die Frau wird manchmal doppelt bis dreifach ausgebeutet. Ich habe mit Frauen gesprochen, gerade dieses Jahr, die auch als Organ zuerst in den Organhandel gelangt sind und nachdem ihre Niere weggemacht wurde, wurden sie in Bordelle verkauft, also doppelt verkauft Und für sie besteht fast keine Möglichkeit, wieder rauszukommen. Ja, der typische Ablauf ist diese Lockangebote mit falschen Versprechungen, Ausnutzen von hilflosen, armen Verhältnissen dieser Frauen und sie einfach benutzen als Körper oder als Maschine irgendeine einer Fabrik, was auch immer. Zu Ihrer Arbeit als Projektleiterin zählt auch Besucher in den verschiedenen Ländern, in denen Projekte laufen, in denen Sie Einsätze haben. Sie waren in Moldawien und Moldawien als ärmstes Land Europa hat eine besonders schwierige Situation und ist auch sehr verstrickt in das Thema Menschenhandel. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Ja, Moldawien, das hat natürlich eine schwierige Geschichte. Und die Situation ist einfach sehr, sehr instabil politisch. Wirtschaftlich ist die Situation auch sehr instabil. Seit der Kommunismus sich eigentlich, also seit der Perestroika auch, sind Arbeitsplätze weggefallen, Fabriken sind zugegangen. Die Arbeitslosigkeit ist an und für sich sehr hoch. Das heißt, die jungen Familien, respektive die Eltern, die emigrieren aus diesen Ländern und suchen sich in westlichen Ländern Jobs. Was ein weiteres Problem natürlich wieder verursacht, sind, die lassen die Kinder zurück. Und Moldawien hat eine sehr hohe Anzahl von Sozialwaisen. Das sind Kinder eben mit Eltern, aber die sind nicht anwesend. Und diese Kinder werden entweder in ein staatliches Heim gebracht oder sich selber überlassen. Und beides ist nicht so toll. Warum verlassen die Eltern die Kinder? Das ist irgendwie schwer vorzustellen, weil in vielen Ländern ist es so, dass die Kinder, sobald sie irgendwie im Teenageralter sind oder erwachsen sind, ins Ausland gehen und im Ausland arbeiten und Geld an die Familien schicken. Wie kommt das, dass die Eltern in dem Fall die Kinder verlassen? Das ist die Perspektivlosigkeit wieder in diesem Land. Die Eltern machen vielleicht eine gute Ausbildung oder weniger gut, das kann beides sein. Die suchen einen Job und finden einfach nichts. Da ist kein Platz für diese Menschen in diesem Land, da sind keine Angebote vorhanden. Und das ist dann auch, Angebote aus dem Ausland sind natürlich da und auch da wieder dubios. Es kommen ja auch Moldawier in den Menschenhandel wieder als Arbeitskräfte, werden sie dann missbraucht. Oder sie migrieren auch illegal, weil sie kein Visum bekommen und so weiter. Der Grund dafür ist, sie haben keine Perspektive und sie möchten ja eine Familie haben, sie möchten die Kinder in die Schule schicken und so weiter. Sie möchten eigentlich das genau Gleiche wie wir auch. Und deshalb migrieren sie in der Hoffnung, in ein paar Jahren geht's besser. Aber die Kinder lassen sie zurück und die Kinder holen sie dann nicht mehr. Es gibt eben Eltern, die migrieren auf illegaler Basis und die können dann eben nicht in den Ferien nach Hause kommen und die Kinder aus den Heimen holen oder sie betreuen. Wenn die zurückkommen, dann ist vorbei für sie und sie müssen die Kinder dann jahrelang zurücklassen. Und ich denke einfach aus der Not, und wir sehen das auch in Nepal, wo bitterarme Eltern ihre Kinder sogar verkaufen, zum Teil mit dem Wissen, dass das vielleicht nicht eine gute Sache ist, ist auch in Moldawien diese Perspektivlosigkeit der Grund, weshalb die Kinder zurückgelassen werden. Mit der kleinen Hoffnung, dass es irgendwann besser gehen wird. Und eigentlich möchten die Eltern nichts anderes als diesen Kindern auch eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie haben die genau gleichen Bedürfnisse wie wir im Westen. Sie haben einfach viel die kürzere Latte. Sie haben diese Möglichkeiten nicht, die wir haben. Oder noch nicht. Wie viele Einwohner leben circa in Moldawien und wie viele Sozialwaisen gibt es, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann vielleicht? Also in Moldawien leben zurzeit 3,5 Millionen Menschen. Es ist ein relativ kleines Land, aber 1 Million Moldawier sind bereits ausgewandert. Und von da leben zurzeit jetzt ungefähr 12.000 Kinder in verschiedenen staatlichen Heimen. Also das sind Relationen, die sind sehr groß eigentlich. Und Moldawien hat Dörfer, wo es nur alte Leute gibt oder kleine Kinder. Da fehlt die mittlere Generation, weil die sind alle weg. Es gibt auch Dörfer, da gibt es keine jungen Frauen mehr, weil die sind alle weg. Wohin sind die gekommen? Bei den jungen Frauen ist das Problem eben wieder mit dem Frauenhandel. Die fallen auf Jobangebote rein, respektive fallen rein, ist vielleicht der falsche Begriff. Die nehmen auch aus Perspektivlosigkeit diese Angebote an und sagen, ja, vielleicht passiert mir das nicht. Sie werden ja auch informiert im Land, da gibt es schon Präventionsarbeit, aber halt keine Angebote für eine Alternative. Und deshalb migrieren sie und denken, vielleicht passiert mir nicht und vielleicht passe ich auf. Oder sie gehen mit einem Freund und der Freund entpuppt sich dann als Händler. Und so landen sie dann auch in verschiedenen Etablissements in der westlichen Welt. Also bis man findet Moldawierinnen bis Kanada, Amerika, Türkei und überall. Wenn wir zurück auf die Situation der Waisen zu sprechen kommen, die Waisenheime in Moldawien sind ja nicht mit SOS-Kinderdörfer zum Beispiel in Österreich oder Deutschland zu vergleichen. Wie sieht die Situation aus in diesen Waisenheimen? Welche Perspektive haben diese Kinder? In den staatlichen Waisenheimen ist die Schulbildung nicht so optimal, kann ich mal sagen. Die medizinische Versorgung ist sehr rudimentär, also sehr basic. Und die Kinder, die haben auch nicht diese Wärme, die Nestwärme, die fehlt natürlich, weil das sind Kinder oft 300 bis 400 in einem Heim. Und die Betreuung ist vielleicht Kleidung, Nahrung, Schulung, aber alles auf einem tieferen Niveau. Und die Kinder müssen dann auch mit 16 das Waisenheim verlassen. Und sie haben ein kurzes Schulungsprogramm, Arbeitsintegrationsprogramm. Aber die Waisenkinder, das ist ein bisschen der Abschaum der Gesellschaft, auch in Moldawien. Man liebt sie nicht, sie sind störend, sie benehmen sich anders, sie haben eine andere Erziehung. Man will sie nicht und deshalb kriegen sie auch keine Jobs. Und es gibt auch Waisenheime, da warten die Händler bereits schon vor den Toren, um diese Mädchen vor allem abzuholen und ihnen diese falschen Angebote zu machen. Und das ist ein großes Problem, diese Chancenlosigkeit, die sie haben. Wenn jetzt ein junges Mädchen oder eine junge Frau in die Hände von solchen Menschenhändlern gerät und verkauft wird und dann in einem westeuropäischen Land als Prostituierte arbeiten muss, hat sie irgendeine Möglichkeit, da auszubrechen oder sich zu wehren dagegen? Eine Frau, die gehandelt wird, das ist eine schwierige Geschichte, aber der Ablauf ist nicht in jedem Fall gleich, aber einer der typischen Abläufe ist, diese Frau wird durch Menschen, denen sie vielleicht vertraut, es kann sogar eine Freundin sein, ihr Freund. Wir haben sogar das Phänomen Loverboy-Syndrom, dass sie verliebt sich in einen jungen Mann, der ihr dann verspricht, einen Job zu finden im Westen. Sie geht mit. Und nach der Grenze wird ihr dann oft der Pass abgenommen. Das heißt, sie wird identitätslos gemacht. Danach wird sie oft auch in ein Haus gebracht oder an einen Ort, in eine Wohnung und wird erst einmal vergewaltigt. Und das kann Tage dauern und mit dem Ziel, dass man ihren Willen bricht. Eine Frau geht ja nicht einfach so freiwillig in die Prostitution. Ist ihr Wille einmal gebrochen? Und es ist ihr egal, was passiert, vielleicht hilft man ihr mit Drogen nach oder wie auch immer, dann schickt man sie entweder auf die Straße oder steckt sie in Bordelle, wo sie dann für die Händler arbeiten muss. Und sie muss das ganze Geld abgeben, sie hat also nichts für sich. Das ist meine Erfahrung mit Frauen im Handel, sie kriegen nichts. Verraten und verkauft, Brennpunkt Menschenhandel, das ist das Thema der heutigen Sendung. Katharina Kaftalli ist im Gespräch mit Irene Hirzel über die erschreckende Situation von Frauen und Kindern in der Hand von Menschenhändlern. Irene Hirzel ist für die Öffentlichkeitsarbeit der christlichen Ostmission zuständig und sie kennt die Lage in den östlichen Ländern sehr gut. Wie sieht die Arbeit von der christlichen Ostmission konkret aus? Was machen Sie im Kampf, was unternehmen Sie im Kampf gegen Menschenhandel? Also in den Herkunftsländern dieser Frauen ist das Wichtigste die Präventionsarbeit. Ich habe vorhin die Kinderheime erwähnt in Moldawien. Wir sind auf einer großen Ebene, eigentlich sind wir dabei, dass wir Kinder, bevor sie die Heime verlassen müssen, in Familien platzieren, die ihnen eben diese Geborgenheit, diese Wärme geben kann, die sie sonst nicht haben, plus eine bessere Schulausbildung, bessere Betreuung, psychologische Betreuung und so weiter. Ich nenne da ein kleines Beispiel von der Oksana. Ich erzähle mal kurz ihre Geschichte. Sie war 6 Jahre alt, da musste sie zuschauen, wie ihr Papa die Mama umgebracht hat. Sie wurde dann in ein Heim gebracht, logischerweise ihr Papa in ein Gefängnis. Und in diesem Heim, schwerst traumatisiert wie sie war, war sie natürlich sehr, sehr traurig. Zum Glück haben Mitarbeiter von unserem Projekt dieses kleine Mädchen entdeckt und zufällig eine Familie gekannt, die ein kleines Mädchen aufnehmen möchte. Man hat dann die Oksana zu dieser Familie gebracht und die Oksana hat vom ersten Tag an Mama und Papa zu diesen Eltern gesagt. Das war so süß. Diese Familie hat schon 3 große Mädchen und die Oksana darf bei denen im Zimmer übernachten. Sie ist immer noch traumatisiert. Sie muss zum Beispiel das Licht anhaben in der Nacht, sonst schreit sie. Aber sie hat relativ schnell, normalerweise geht das nicht so schnell, aber sie hat relativ schnell ein neues Zuhause gefunden. Das Ziel jetzt mit der Oksana, und sie ist jetzt einfach repräsentativ für alle anderen auch, ist, der Oksana eine möglichst gute Schulbildung zu vermitteln. Also Mädchen wie die Oksana sind zum Beispiel, das wären ideale Opfer für Menschenhändler. Sie würde als hübsches, junges, moldawisches Mädchen aus diesem Heim rauskommen, ohne Perspektive, und man würde sie dann locken, in dieses westliche Land zu kommen, wo sie dann verkauft würde. Das ist der normale Ablauf und es verschwinden Tausende von jungen Frauen auf diese Weise oder sie verschwinden aus armen Familien und so weiter. Oksana repräsentiert alle Heimkinder oder überhaupt die Kinder in Moldawien. Und durch ihre gute Schulbildung, durch ihre gute Betreuung, durch die Familiennetze, durch überhaupt die Netzwerke, die sie aufbauen kann, jetzt in ihren jungen Jahren, hat sie die Möglichkeit, und das ist unser großes Ziel, dass sie in diesem Land auch bleiben wird, dass sie einen Job findet, dass sie ihr Wissen weitergibt und nicht emigriert, sondern wirklich hilft, Moldawien wieder auf die Beine zu helfen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass ganz viele, also Tausende von Kindern dasselbe tun können. Und wir sind ja nicht die einzige Organisation, die das macht, es sind noch andere. Und deshalb möchten wir diese Kinder auch moldawisch erziehen, in moldawischen Familien behalten, mit all den Traditionen, die dazugehören. Aber eben, wir helfen ihnen, auf möglichst die beste Ausbildung zu bekommen. Und das ist wieder eine finanzielle Frage auch. Neben Prävention zählt zu Ihrer Arbeit auch Befreiungsaktion und Opferhilfe. Sie sind aktiv daran beteiligt, auch verschleppte Frauen oder Kinder zu befreien. Mhm. Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Es kommt auf das Land drauf an. Es gibt verschiedene Methoden in verschiedenen Ländern. Wir sind in einigen Ländern auch aktiv mit beteiligt, dass diese Frauen befreit werden. Ich nenne 2 ganz kurze Beispiele. Mazedonien zum Beispiel, da arbeiten unsere Partner zusammen mit den Behörden, mit der Polizei, die Razzien organisieren und in diesen Razzien in verschiedenen Etablissements, Bars oder wo auch immer diese Mädchen befreien. Und die werden dann direkt in ein Shelterhaus gebracht, in ein Schutzhaus, wo sie sofort betreut werden. Das ist aufwendig, sagt zu aufwendig zu erzählen, was alles gemacht werden muss. In Nepal zum Beispiel müssen Eltern eine Vermisstanzeige aufgeben. Bei uns direkt im Projekt können sie das machen, weil wir haben Anwälte. Und diese Anwälte werden dann zusammen mit Organisationen und anderen Anwälten in den Ländern, wohin sie verschleppt wurden, eine Suchaktion starten. Und einer unserer Anwälte geht regelmäßig nach Indien und ist direkt beteiligt an den Befreiungsaktionen. Ist nicht ganz ungefährlich. Letztes Mal kam er mit einem blauen Auge davon. Also wirklich, er wurde zusammengeschlagen. Und das ist zum Glück nicht jedes Mal der Fall. Aber er ist sich auch bewusst, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Und die Mädchen, die werden dann befreit, zurückgebracht ins Land. Zuerst mal ärztlich untersucht und betreut und dann psychologisch. Man muss einfach wissen, dass die meisten befreiten jungen Frauen und Mädchen HIV-positiv sind, weil die Freier möchten fast alle oder ausschließlich fast alle ohne Gummi mit diesen Frauen Verkehr haben. Und das ist dann ein weiteres Problem, diese Frauen zu betreuen. In Nepal existiert ein Sterbehospiz für AIDS-kranke Kinder, denen man nicht mehr helfen kann. Und das Einzige, was wir machen können, ist diesen Kindern einen würdigen Tod zu ermöglichen. Und das sind Kinder, die sind eben länger schon in diesem Bordells gewesen. Die haben hunderte von Männern betreuen müssen und die sind sehr krank. Und wenn man die Bilder anschaut, man sollte diese Bilder mal veröffentlichen, wie ein Kind aussieht nach vielleicht 2-3 Jahren in Bordells. Das ist grausam. Von welchem Alter sprechen Sie da? In asiatischen Ländern, ich spreche jetzt einfach mal Nepal, werden Kinder bereits ab 8 Jahren verschleppt und verkauft für sexuelle Dienste. Da ist einerseits der Glaube vorhanden, dass Mädchen, je jünger das Mädchen, desto weniger kriege ich AIDS. Und zweitens gibt es die pädophilen Kreise, die großes Interesse an diesen Mädchen haben. Dann sprechen wir auch von Sextourismus von westlichen Ländern, die in diese Länder gehen, damit sie mit möglichst jungen Kindern, Frauen, was auch immer, sexuelle Abenteuer haben können. Diese Befreiungsaktion ist nicht ganz ungefährlich, wie Sie eben gesagt haben, auch weil die Opfer meistens keine Identität mehr haben, weil ihnen Pass und alles abgenommen wird. Die Ostmission betreut aber auch Frauen nach der Befreiung, betreut sie auch psychologisch. Was gehört da alles dazu? Wie helfen Sie einer jungen Frau, ihr Leben wieder aufzubauen? Ja, grundsätzlich ist da ein klarer Ablauf. Nach der Befreiung ist ganz klar die medizinische Versorgung. Die ist ganz wichtig, und dem Mädchen dort mal Hilfe zu geben. Dann kommt das psychologische Betreuungskonzept. Da haben wir Konzepte, das sind auch Fachleute, die mit diesen Frauen arbeiten. Dann müssen wir Anwälte einschalten oder wir haben selber Anwälte angestellt, die Papierbeschaffung und so weiter. Dann braucht es ein Netzwerk von Sozialarbeitern. Und je jünger das Mädchen oder je länger das Mädchen auch gehandelt wurde, desto mehr Betreuung braucht sie. Kleine Mädchen, die hatten keine Schule zum Beispiel. Das gibt in Nepal auch eine Schule für diese Kinder. Das geht hin bis zur Arbeitsbeschaffung, Arbeitstraining und so weiter oder ein kleines Business aufbauen. Das ist wir sprechen pro Mädchen von mehreren Jahren. Man kann nicht ein Mädchen befreien, in ein Frauenhaus bringen und denken, jetzt ist vorbei. Das ist erst der Anfang. Ein drittes Standbein Ihrer Arbeit ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Was zählt zur Öffentlichkeitsarbeit dazu? In den Herkunftsländern natürlich unsere Partner vor Ort, die machen sehr viel Lobby in ihren Kreisen, in ihrer Sprache. Meine Aufgabe ist in der Schweiz zum Beispiel, dass wir in Kirchen gehen, Vorträge halten, Aufklärungsarbeiten machen. Wir arbeiten mit Jugendgruppen, klären sie eben auch über die Sexualität auf, über den Pornografiekonsum. Das ist ja ein direkter Zusammenhang mit dem Frauen-Kinderhandel. Ohne Konsum gäbe es keinen Handel. Also die Nachfrage fördert immer auch das Angebot und das ist uns ganz wichtig, hier anzusetzen. Aber was hat jetzt Pornografie, also Filme oder Videos im Internet, mit Menschenhandel konkret zu tun? Da geht es ja nicht um Menschen, die gehandelt werden. Also einige gehen auch freiwillig in diese Pornofilme rein, mit freiwillig, aber sehr vorsichtig zu genießen. Wir wissen, dass praktisch 100% aller Pornodarstellerinnen sexuell missbraucht worden sind als Kinder. Dasselbe gilt für Prostituierte übrigens. Viele der gehandelten Mädchen, ich habe ja gesagt, die werden vielschichtig verkauft, nicht nur Organhandel und so weiter. Viele dieser gehandelten Mädchen werden für pornografische Filme auch missbraucht. Und leider muss ich eben sagen, oft ganz für die ganz brutalen Filme, die leider im großen Stil verkauft werden. Da hat's diese Filme, die wurden in den letzten 5 Jahren 1800% mehr produziert und sind so zugänglich gemacht worden. Und dieses Pornogeschäft hat einen absolut direkten Zusammenhang mit Frauenkinderhandel, also auch der Prostitution. Diese drei Dinge, die sind total verhängt, die kann man fast nicht trennen. Ja, das ist ein ganz klares Ziel, das wir haben. Dass, es geht nicht einfach darum, den Leuten zu sagen, kein Sex vor der Ehe, das wäre ganz, sondern wirklich aufzuklären, was steckt hinter dieser Industrie. Und das bedeutet Menschen, also die kirchlichen Menschen, dass die Tabus brechen. Und da muss ich übrigens dazu sagen, das sind ja auch neueste Studien, die zeigen, dass 60% der Kirchgänger Pornografie konsumieren, zunehmend Frauen. Das Alter der Einsteiger in Pornografiekonsum liegt mittlerweile bei 8 Jahren. Also 8-jährige Jungs und Mädchen werden bereits schon gedrillt auf Pornografie. Nicht von den Eltern, sondern von unserer übersexualisierten Gesellschaft. Wenn die Kirchen erst einmal darauf sensibilisiert sind, wie können sie reagieren auf diese große Not? Oder was können sie tun? Also ich denke, die Kirche kann am besten das machen, was sie schon immer gemacht hat, vielleicht ein bisschen intensiver, ist einfach die christlichen Werte wieder vermehrt zu vermitteln. Vor allem den Jugendlichen, aber auch über Sexualität sprechen. Viele Kinder werden heute aufgeklärt, aber auf eine mechanische Art und Weise. Sie wissen nicht viel über Beziehung. Das ist, was ich immer wieder feststelle, wenn ich Vorträge mache, dass sie ziemlich viele Begriffe kennen aus der Pornografie, die ich nicht mal kenne, aber sie wissen nichts über Beziehung. Und da haben Eltern und Kirchen einen großen Auftrag. Andererseits müssen auch Eltern aufgeklärt werden, die haben oft keine Ahnung über diese neuesten Techniken, iPod und Handy und Filmchen, die man da drehen kann, wie das Internet funktioniert. Auch da ist ein großer Bedarf, dass Eltern eine Hilfe gegeben werden kann, wie sie mit den Jugendlichen umgehen, die ja im Internet surfen möchten. Und da gibt es ganz viele Tipps, die man weitergeben könnte oder macht, hoffe ich. Verraten und verkauft. Brennpunkt Menschenhandel. So heißt es in unserer heutigen Sendung auf RF Plus Österreich. Meine nächste Gesprächspartnerin zu diesem Thema ist Julia Zebedin aus Wien. Sie arbeitet beruflich als Dolmetscherin und Social Media Strategin und engagiert sich ehrenamtlich für die Abschaffung sozialer Ungerechtigkeiten im lokalen und globalen Kontext. Seit 2012 konzentriert sie sich dabei zunehmend auf den Bereich moderne Sklaverei, im speziellen Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution. Sie ist Mitglied einer privaten christlichen Arbeitsgruppe und organisiert verschiedene Veranstaltungen und Kampagnen, um auf die Aktualität dieser Thematik aufmerksam zu machen. Außerdem arbeitet sie mit nationalen und internationalen NGOs und Opferschutzorganisationen zusammen. Und eine dieser Aktionen war 2013 im Dezember ein Facebook-Flashmob, an dem weltweit mehrere tausend Menschen teilgenommen haben und über 60.000 Menschen mit diesem Thema in Kontakt gebracht wurden. Frau Zebedin, wie relevant ist denn das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution hier bei uns in Österreich? Es ist immer so relevant, wie Leute darüber sprechen. Es ist relevant in dem Kontext, dass es sowohl Beteiligte, Betroffene und Täter gibt. Es ist relevant, dass zunehmend mehr Betroffene sich melden und zunehmend mehr Täter ausgeforscht werden. Es ist relevant, soweit, dass Politik sich in der Zwischenzeit dafür interessiert und dass Medien immer mehr darüber berichten. Also es ist ein Thema und es wird zunehmend immer mehr ein Thema. Aus welchen Ländern kommen die Frauen, die hier in Österreich zur Prostitution gezwungen werden? Wenn ich da vielleicht kurz ausholen darf, zur Prostitution gezwungen, das nachzuweisen, ist nach wie vor sehr schwer. Ich kann hier nennen, aus welchen Ländern Personen in der Prostitution prinzipiell kommen. Und das ist in erster Linie Bulgarien, Rumänien, Moldawien und Nigeria. Aber genau jetzt nachzuweisen, woher die kommen, die bewusst gezwungen werden, ist sehr, sehr schwer. Wir haben ja schon gehört im ersten Teil jetzt auch der Sendung von Moldawien. Da haben wir gehört, wie Menschenhändler vorgehen, wie sie zum Teil junge Frauen mit falschen Versprechungen hierher locken. Jetzt kommen diese jungen Frauen hierher nach Österreich. Was passiert dann mit denen? Je nachdem, wie sie hierher kommen, ob sie vielleicht sogar selbst die Reise hierher bezahlt haben, willentlich und gesagt haben, okay, sie möchten hierher kommen und dann hier leichtere Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung werden oder ob sie direkt dafür entführt werden, genommen werden, in welcher Form auch immer, so unterscheiden sich auch die Geschichten. Es ist in Europa sehr gängig, dass Frauen, die aus Ländern wie Rumänien und Bulgarien kommen, dass sie nicht direkt nach Österreich gebracht werden. Österreich ist in erster Linie Transitland, um dann weiter in den Norden zu kommen, aber auch Endstation für viele. Es ist aber selten die Erststation. Es ist ein sehr gängiger Prozess, der zu beobachten ist von Interpol, dass Frauen, junge Mädchen, durchaus auch Männer zuerst in eher südliche Länder wie manche der Balkanländer gebracht werden, in sogenannte Breaking Houses, um dort praktisch, so grausam es klingt, für die Prostitution vorbereitet zu werden. Und dann treffen wir sie erst in Österreich oder anderen eher westlicheren europäischen Ländern an. Wenn man jetzt zum allerersten Mal überhaupt mit dieser Thematik konfrontiert wird und zum ersten Mal hört, dass es so etwas gibt, da stellt man sich die Frage, ja, warum wehren sich diese Frauen nicht? Was geht da in so einer Frau vor? Ich glaube, hier muss man sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken über Zwang machen. Zwang schaut nicht immer so aus, dass jemand mit der Pistole neben einen steht und einen zwingt, etwas zu tun. Zwang hat die viel, unter Zwang zu stehen, können den vielfältigsten Varianten passieren, sei es ein finanzieller Zwang, der oder ein natürlich auch körperlicher Gewalt, unter dem Zwang der körperlichen Gewalt, aber genauso auch ein psychischer Zwang, wenn wir uns zum Beispiel Frauen anschauen, die von ihren Ehemännern oder Lebenspartnern geschlagen werden und trotzdem bleiben. Es ist eine ähnliche Form von Abhängigkeitsverhältnis. Somit ist das natürlich ein Faktor. Der andere Faktor ist simpel und einfach der Wunsch nach einem ertragreicheren, sozial besser gestellten Leben, der vielen der Betroffenen in ihrem Heimatland nur schwer zu ermöglichen ist. Jetzt haben Sie vorhin auch Nigeria erwähnt, dass wir hier in Österreich auch Prostituierte aus Nigeria haben, die gezwungen werden eigentlich zur Prostitution. Wie kommen diese Frauen hierher? Wie funktioniert da der Handel? Wir haben vorhin gehört im ersten Teil der Sendung von Moldawien, aber ich glaube Nigeria, das schaut nochmal wieder eine ganze Ecke anders aus. Ja, ist ein guter Teil der Menschen in Prostitution, vor allem in Wien, sind nigerianische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen vor allem. Auch hier natürlich gibt es verschiedenste Varianten und Optionen und verschiedenste Möglichkeiten, wie sie nach Österreich kommen. Aber etwas, was sehr oft beobachtet wird oder Geschichten, die sehr oft erzählt werden, sind, dass Menschen sich durchaus freiwillig auf die Reise nach Europa machen, da sie eben genau dieses bessere Leben haben möchte. Sie verkaufen sich also zuerst an Schlepper, was ja doch was anderes ist als Menschenhandel. Aber im Laufe dieser Reise, die ja oft Monate bis Jahre dauert, bis sie in Europa angelangt sind, passieren nicht nur die grausamsten Dinge, wie man sich vielleicht vorstellen kann, monatelang in der Wüste, sondern schlägt dieser Schlepperei-Aspekt sehr schnell in Menschenhandel um. Und viele nigerianische Frauen in Prostitution waren in ihrem Heimatland Anhänger des Jujus. Das wäre eine Art Naturreligion. Manche würden es vielleicht Voodoo nennen. Es gibt hier je nach Interpretation verschiedenste Ansichten. Und in Form von diesem Juju werden oft Lebensschwüre geschworen. Das bedeutet, dass am Weg nach Europa zum Beispiel diese Frau ihren Schleppern schwört, dass sie für sie arbeiten wird, dass sie das Geld zurückzahlen wird, damit sie eben nach Europa kommt. Und das ist ein Todesschwur. Also wenn sie ihm bricht, muss sie sterben oder sterben Leute ihrer Familie. Und auch wenn das für uns vielleicht wie ein bisschen Magie oder sonst etwas klingt, ist das für ganz, ganz viele eine beinharte Realität, mit der sie jahrelang kämpfen, aus dem rauszukommen, auch wenn sie dann hier in Europa sind und auch wenn sie vielleicht den Ausstieg aus der Prostitution geschafft haben. Werden denn da auch Familien in den Heimatländern der Frauen bedroht? Sehr oft, je nachdem wie gut organisiert die Schlepper- bzw. Menschenhandelsgruppe ist, die hier am Werk ist, werden durchaus die Familien in den Heimatländern bedroht, beziehungsweise ganz oft wollen weitere Teile der Familie ja ebenso noch nach Europa ausreisen oder sich den Weg irgendwie möglich machen. Und für die wird es dann meistens umso schwerer. Das heißt, das ist eigentlich dann auch ein zusätzliches Druckmittel dann noch, was man auf die Frauen dann ausübt. Absolut, es ist eines der vielen Druckmittel. Einige der Frauen haben vielleicht sogar schon Kinder oder sind verwitwet oder haben eben Geschwister und Eltern, von denen sie wissen, dass wenn sie nicht tun, was die Händler bzw. Schlepper sagen, dass ihren Liebsten wahrscheinlich der Tod droht. Wenn man jetzt so die Zeitungen aufschlägt, da ist immer so im hinteren Teil, sind da immer die bekannten Anzeigen, da liest man oft neue junge Ungarinnen, neue Schwarze, also Stichwort ist immer hier, was ich lese, neu und jung. Ist das wirklich so, dass da immer wieder neue junge Mädchen quasi nachbestellt werden? Es ist sicher zu einem großen Teil so, wobei neu hier vielleicht eher neu für das spezielle Etablissement oder die spezielle Hotline zu verstehen ist. Ich glaube, es ist keine Förderbandpolitik, die hier betrieben wird. Es kommen sehr, sehr viele nach und es kommen viele aus EU-Ländern nach, die durchaus sehr legal hier arbeiten dürfen, auch legal sich hier selbstständig machen dürfen. Dass jetzt permanent, dass immer ganz, ganz neue Mädchen sind, ist, glaube ich, mehr Marketing und PR, als dass es tatsächlich neue Frauen sind. Aber wenn Sie dann hier hinkommen und sich quasi selbstständig machen wollen, Sie wissen aber eigentlich nicht, was Ihre Rechte sind. Ganz oft. Die österreichische Gesetzeslage, per österreichischer Gesetzeslage ist es so, dass Sexarbeiter oder Menschen in Prostitution sich, das ist eine selbstständige Tätigkeit, wie zum Beispiel Grafikdesigner oder Webdesigner oder etwas in der Richtung. Man meldet sich dementsprechend an, man hat die Auflage, Gesundheitschecks wöchentlich durchführen zu lassen in der STD-Ambulanz, das wäre jetzt der Fall für Wien. Und ganz oft wird natürlich beobachtet, dass diese Frauen, weil sie die Landessprache nicht sprechen, begleitet werden von diversesten Begleitern, Aufpassern, Menschen, die ihnen übersetzen helfen. Und ich glaube, hier wäre durchaus eine Chance, genauer hinzuschauen und zu schauen, wie freiwillig ist das freiwillig der Frau hier. Ja, selbst wenn die Frauen freiwillig kommen, sie wissen ja im Grunde genommen dann eigentlich ja doch nicht, was sie erwartet und sind im Grunde genommen den Wünschen der Freier ja doch dann schutzlos ausgeliefert. Da würde ich jetzt sagen, jein, es gibt sie. Es gibt absolut selbstbestimmte Menschen in Prostitution, die das als Berufswunsch, als Berufswahl gewählt haben. Ich würde mir die Frage stellen, wodurch wird diese, oder was steht hinter der Freiwilligkeit? Ist es wirklich freiwillig, auch wenn ich es mir freiwillig aussuche, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, meine Miete zu zahlen oder keine andere Möglichkeit habe, meine Kinder zu versorgen, wo wir wieder beim Thema wären, dass es Zwang viele, viele Gesichter hat. Freiwilligkeit ist wahrscheinlich eine der heiß diskutiertesten Thematiken, was diesen Bereich antrifft. Und ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass es alle freiwillig machen oder niemand freiwillig macht. Verraten und verkauft. Brennpunkt Menschenhandel. So der Titel unserer heutigen Sendung. Zwang in der Prostitution hat viele Gesichter, sagt die Aktivistin Julia Zebedin. So manche Frau, die sich freiwillig entschließt, der Prostitution nachzugehen, sieht in diesem Gewerbe die letzte Möglichkeit, ihre Familie, ihre Kinder zu ernähren. Hätte sie aber eine Wahl, dann würde sie sich wahrscheinlich nicht für die Prostitution entscheiden. Und dann sind da jene Frauen, die von anderen Menschen zur Prostitution gezwungen und sexuell ausgebeutet werden. Für uns namenlose Opfer, die von skrupellosen Menschenhändlern oftmals unter falschen Versprechen in den goldenen Westen gelockt wurden. Wie kann man diese Frauen identifizieren? Wie ihnen helfen? Darüber spreche ich mit Julia Zebedin aus Wien. Kommen wir nochmal zurück zu den Frauen, die wirklich gehandelt werden. Da ist ja wirklich keine Freiwilligkeit dann da. Wie kann man solche Personen vor allem identifizieren und ihnen dann auch Hilfe schlussendlich zukommen lassen? Die Identifizierung ist sehr, sehr schwierig, da sich diese Frauen selbst ganz oft nicht als Opfer identifizieren, natürlich zum Eigenschutz, ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt, auch wenn sie aus irgendeinem Grund bei der Polizei landen oder diverseste NGOs auf sie aufmerksam werden, wird ihr natürlicher Instinkt zu einem gewissen Zeitpunkt ihnen sagen, naja, Autoritäten, ich weiß nicht, ob ich ihnen vertrauen kann, weil oft werden in dem Prozess, wo sie hierher gehandelt worden sind, vielleicht Grenzbeamte bestochen worden sein oder Polizisten in anderen Ländern Teil des Prozesses gewesen zu sein. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt auf der Polizeistation eine Frau habe, die mich anschreit und kein armes Opfer ist, wie ich es mir vielleicht gern vorstellen würde, Wie geht man damit um? Und wir können in Österreich froh sein, dass hier auch innerhalb der österreichischen Polizei sich sehr, sehr viel tut, sehr, sehr viel Weiterbildung und Fortbildung für Polizisten passiert. Aber sie wirklich ausfindig zu machen, meistens nur, wenn Straftaten begangen werden, die sozial auffälliger sind als Menschenhandel, also wenn gestohlen wird oder wenn eingebrochen wird oder häusliche Gewalt. Dadurch wird man ganz oft darauf aufmerksam, dass da vielleicht andere Dynamiken im Hintergrund stehen. Und es gibt natürlich hervorragende NGOs wie Lefö, Herzwerk, Solvodi, die spezifisch wie Herzwerk zum Beispiel auf der Straße mit Sexarbeiterinnen auf der Straße arbeiten. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass ja so eine Zwangsprostituierte einen ziemlich langen Weg hinter sich hat, bis der Wille gebrochen ist. Jetzt stelle ich mir das so vor, das muss eine Frau sein, die mehrfach vergewaltigt, geschlagen worden ist, ja traumatisiert wahrscheinlich. wie lange dauert es, bis so eine Frau überhaupt dann wieder Vertrauen schaffen kann und dann ein normales Leben führen kann? Und vor allem, was braucht es auch? Diese Variante ist eine der Varianten, wie es zur Traumatisierung kommen kann. Schaut bei weitem nicht bei allen Frauen so aus. Es sind vielfältige Hintergründe, aber wie bei jeder schlimmen Form der Traumatisierung, je nachdem wann sie beginnt, ist natürlich der Heilungsprozess oder der Genesungsprozess, wenn man so nennen kann, kein sehr einfacher. Und hier braucht es vor allem engmaschige Betreuung und vor allem Resozialisierung in die Gesellschaft, mit der sie vielleicht vor ihrem Dasein als Zwangsprostituierte kaum etwas zu tun hatten. Es gibt hier vor allem in Wien Schutzhäuser, die nicht nur Schutz eben vor den Tätern oder vor den Personen, die sie gehandelt haben, bieten, sondern ebenso Förderungen, Weiterbildung und natürlich therapeutische Begleitung. Genauso gibt es Vereine, die sich wirklich darauf spezialisieren, nicht nur Freizeitangebote, sondern eben Resozialisierung zu betreiben, wo Frauen, die wirklich, obwohl sie auf unseren Straßen stehen, in einer ganz anderen Welt wohnen, in unserer Welt ankommen können. Wie Sie selber zum ersten Mal mit dieser Thematik in Berührung gekommen sind, da haben Sie sich wahrscheinlich anschließend nicht die Frage gestellt, soll ich etwas tun, sondern vielmehr, was kann ich tun? Wahrscheinlich geht es bei einigen von den Hörern ähnlich, die stellen sich vielleicht auch die Frage, was kann ich tun, was können Einzelpersonen tun? Vollkommen richtig, genau diese Frage habe ich mir gestellt. Okay, und was mache ich jetzt mit diesem Wissen oder mit dieser Information? Und bei mir ist recht schnell der Entschluss gekommen, dass ich mich weiter informieren möchte, dass ich nicht nur eine Seite hören möchte, sondern viele Seiten hören möchte, dass ich mich nicht nur mit der Thematik Zwangsprostitution und Prostitution beschäftigen möchte, sondern vielmehr mit der Thematik, die das auch ermöglicht. Und das sind natürlich Freier und die Personen, die Sexdienstleistungen kaufen. Und somit ist es eigentlich gewachsen und gewachsen. Und ich war sehr dankbar für diverseste NGOs hier in Wien, in Österreich, die großartige Arbeit leisten, tolle Informationen zur Verfügung stellen und auch sehr nahbar sind für Fragen, für Interviews, für weiteres Erforschen. Und irgendwann war es dann so weit, dass mir klar war, okay, Dinge verändern sich nicht, wenn man nicht über sie redet. Und ich habe begonnen, darüber zu reden. Ich habe begonnen, meinem Einflusskreis, meiner Welt, meiner Umgebung davon zu erzählen, die Fragen zu stellen, die sich vielleicht weniger Leute stellen und vor allem die Frage zu stellen, kann es sein, dass unsere Gesellschaft eine Art der Sklaverei so ermöglicht, ohne dass großartig aufgeschrien wird. In Schweden ist eine ganz andere Situation als bei uns in Österreich. In Schweden hat man ein Gesetz, wo Freier bestraft werden. Das heißt, wenn ich als potenzieller Freier zu einer Prostituierten gehen würde und die Polizei würde mich erwischen, dann würde ich bestraft werden. Wäre das ein möglicher Lösungsansatz für Österreich? Ich glaube, es ist ein Lösungsansatz, der in Schweden seit 1999 funktioniert. Und glaubt man den Statistiken, die von der schwedischen Regierung zu diesem Thema herausgebracht werden, funktioniert das sehr gut und vor allem sehr gut für die betroffenen Sexarbeiterinnen im Gewerbe der Straßenprostitution. Es sind nicht nur die Zahlen drastisch zurückgegangen, sondern es wurde auch anhand ihrer Statistiken nachgewiesen, dass Gewalt gegen Menschen in Prostitution drastisch zurückgegangen ist. Es ist sicher nichts, was man eins zu eins für Österreich übernehmen kann, aber es bedarf, glaube ich, mehr als nur einem Anerkennen, dass es in Schweden funktioniert und durchaus einer Prüfung, ob man den Fokus nicht auf die größere beteiligte Gruppe legen sollte, und das wäre in dem Fall die Freier. Halten Sie es für realistisch, dass wir es erleben werden, dass die Zahl der Opfer drastisch zurückgeht? Ich glaube, ich würde gern erleben, dass die Zahl der Opfer keine Dunkelziffer mehr ist, sondern eine bekannte Zahl. Ich würde gern sehen, dass es offizielle Zahlen gibt zu Opfern, zu nicht nur Prostituierten, sondern auch denen, die vielleicht unter nicht so freiwilligen Umständen diesem Gewerbe nachgehen. Ob sich die Opferzahl drastisch reduzieren kann, ich glaube ja, allerdings nicht, wenn wir das Thema nicht im Gespräch behalten, wenn wir nicht weiter dem nachgehen und vor allem, wenn wir uns nicht weiter hinterfragen oder uns selbst fragen, ob wir nicht auch Teil einer Gesellschaft sind, die genau das ermöglicht. Verraten und verkauft. Brennpunkt Menschenhandel. Unter diesem Titel stand die vergangene Stunde hier auf ERF Plus Österreich. Dazu haben wir mit Irene Hirzel von der Christlichen Ostmission gesprochen und mit der Aktivistin Julia Zebedin aus Wien. Wir müssen dieses ernste Thema im Gespräch behalten, wenn wir Veränderungen sehen wollen, hat Frau Zebedin gesagt. Und genau aus diesem Grund können Sie die soeben gehörte Sendung auch bei uns auf einer Audio-CD bestellen, zum noch einmal hören und vor allem auch zum Weitergeben. Die CD kostet 8 Euro inklusive Versand. Für eine Bestellung mailen Sie uns bitte an erf@erf.at. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ihr Begleiter am Mikrofon war Björn Korf und der sagt vielen Dank fürs Mit dabei sein. Auf Wiederhören und behüt Sie Gott.